du stelltest dich am Montag im Bus neben mich. Ich lächelte dir zu, doch du bemerktest es wohl nicht. Du hast mich schon damals total fasziniert. Nie war mir so klar, wie schnell man sein Herz verliert. Ich wusste sofort, du bist die Richtige für mich und war mir ganz sicher, du fühlst so wie ich. Doch dann stiegst du aus, ich lief dir hinterher und plötzlich, da sah ich dich einfach nicht mehr. Am Dienstag nahm ich denselben Bus um kurz nach 10. Du erkanntest mich sofort, das konnte ich deutlich sehen. Dein schüchternes Lächeln hat mich tief berührt und mir war so klar, wie schnell man sein Herz verliert. Am Mittwoch habe ich dir bis zu deiner Wohnung folgen können. Du sahst mich sicher nicht. Auf einmal fingst du an zu rennen. 3 Stunden sah ich zu deinem Fenster hinauf. Dann ging bei dir das Licht aus. Ich schrieb deinen Namen auf. Ich hörte deinen Namen ohne Ende in mir klingen. Ich wusste, der heilige Abend wird die Wende für uns bringen. Wir werden vereint sein, du wirst es schon sehen. Für immer und ewig, ich lass dich nie mehr gehen. Ich hab dich von Stunde zu Stunde mehr begehrt. Mein Leben ohne dich wäre gar nichts mehr wert. Ich musste für immer mit dir zusammen sein. Drum rief ich dich an und lud dich zu mir ein. Und du sagtest, nein. Ich musste bei dir sein, mir blieb keine Wahl. Wenn du nicht zu mir kommst, komm ich halt zu dir. Vor gut einer Stunde stand ich dann vor deiner Tür. Du hast mich von Anfang an total ignoriert und gleich merkst auch du, wie schnell man sein Herz verliert. Jetzt sind wir endlich zusammen, für immer. Aber du sagst ja gar nichts. Oh, du bist ja so stolz.